bleibt ein Fluch, der mich verfolgt. 100.000 ohne Gold, aber trotzdem rapp ich weiter, weil dein Schatz jetzt mit mir callt. Die Jeans ist in den Socken und die Fotzen gehen ab. Ich werd dich immer wieder schlagen, denn dein Vater bleibt ein Spaß. Ich schick ne Karte aus dem Knast und eine Bombe ins Café. Das ist der Sound für die Kaserne, für die Gangster an der Spree. Minus 18 Grad und ich sitz draußen auf der Bank. Ich mach nen Track, nehm ihn auf und jeder frisst mir aus der Hand. Deine Mutter frisst zu viel und mutiert zur fetten Sau. Die Bullen sperren mich ein und ich breche wieder aus. Ich hab ne Panzerfaust im Auto und ein Messer unterm Sitz. Steck deinen Schädel durch mein Fenster und es steckt in deinem Gesicht. Ich sitze wieder vor Gericht, weil dein Scheißlehrer mich nicht mag. Du denkst, du bist hart, denn dein Gras hat Peter Hartz. Meine Hunde haben Hunger und ich schick sie dir vorbei. Mann, ich scheiß auf deinen Zonk, ich klau das Auto in Tor 3. Ihr seid nur schwule Hunde und hab nix zu tun. Und ich erkläre euch den Krieg, so wie es Deutsche tun. Ich kriege nie genug, das wird mein Siegeszug. Ich bin der Typ, der deine Crew in 1000 Stücke schlug. Das ist kein Fackelzug, das ist ein Feuersturm. Und ich schlage auf dich ein, so wie es Deutsche tun. Hol dein Handy raus und ruf den Rettungswagen. Ich kann dir zeigen, wie sich Gangster auf der Straße schlagen. Hier kommt der Part in Person und du tust, was ich will. Ich nagel dich ans Kreuz und deine Gang steht vor mir still. Vergleich nicht deine Welt mit diesem Leben, was wir führen. Denn keiner kann verstehen, welchen Hass wir hier spüren. Denn er wächst und wächst wie ein Gehirntumor. Und deine Schmerzen werden stärker wie nie zuvor. Mann, dieser Typ in meinem Ohr hetzt mich gegen euch auf. Mir kommt es vor, als wurde ich damals im Regen getauft. Wie ein wilder Wolf jage ich unentwegt. Ich war der Gangster, der die Opfer in der Schule schlägt. Ich hab sie alle geboxt und durfte irgendwann gehen. Und musste seit diesem Tag auf dem Arbeitsamt stehen. Ich will nie wieder zurück in diesen schwarzen Bau. Vorher schneide ich mir lieber beide Arme auf. Das Leben ist ne Nutte, sie will Cash und nicht mehr. Ich bin ein harter Brocken, doch versinke im Meer. Ihr seid nur schwule Hunde und habt nix zu tun. Und ich erkläre euch den Krieg, so wie es Deutsche tun. Ich kriege nie genug, das wird mein Siegeszug. Ich bin der Typ, der deine Crew in 1000 Stücke schlug. Das ist kein Fackelzug, das ist ein Feuersturm. Und ich schlage auf dich ein, so wie es Deutsche tun. Hol dein Handy raus und ruf den Rettungswagen. Ich kann dir zeigen, wie sich Gangster auf der Straße schlagen. Dir wachsen Haare aus den Ohren und dein Bart wird langsam grau. Deine Zähne sind so gelb wie meine Pisse an einem Baum. Deine Texte sind so alt wie der Pilz an deinem Sack. Ich steh auf deine Breitling und ich knall dich einfach ab. Du sagst, mein Demo-Tag war Schrott, WSK war nur geklaut. Doch trotzdem wird die Scheiße heute immer noch gesaugt. Dein Album war zu mies und dein Label geht bankrott. Ich hol den Schwanz aus meiner Hose und dein Mädel nennt mich Gott. Ich bin der King an meinem Block und General über das Heer. Mein Leben ist mein Kampf und zu sterben ist nicht schwer. Scheiß auf deine Snare, scheiß auf deine Beats. Ich rappe auf Bewährung und ficke die Justiz. Ihr seid so naiv und glaubt, man hätte mich begraben. Doch ich nehme mein neues Album auf und schenke es den Arm. Ein Einzelkampf mit mir ist für euch Fotzen zu riskant. Denn meine Übermacht kam über Nacht und übernahm mein Land. Ihr seid nur schwule Hunde und habt nix zu tun. Und ich erkläre euch den Krieg, so wie es Deutsche tun. Ich kriege nie genug, das wird mein Siegeszug. Ich bin der Typ, der deine Crew in 1000 Stücke schlug. Das ist kein Fackelzug, das ist ein Feuersturm. Und ich schlage auf dich ein, so wie es Deutsche tun. Hol dein Handy raus und ruf den Rettungswagen. Ich kann dir zeigen, wie sich Gangster auf der Straße schlagen. Hier. Yeah.